FFH Nachrichten Update. Immer 5 Minuten früher informiert. Mordurteil im Fall Eileen ist rechtskräftig. Ministerin kündigt Konsequenzen nach Solingen-Tat an. Das Wetter, ein toller Sommerabend. Morgen wird's heiß. Das Wichtigste. Jetzt um 7:05. Ich bin Peter Toussaint. Guten Abend. Dieser Mordfall hier in Hessen hatte die Menschen bundesweit erschüttert. Der Tod der 14-jährigen Eileen aus der Nähe von Freiburg. Jetzt steht fest, das Mordurteil und die lebenslange Haft für den Täter aus Mittelhessen sind rechtmäßig. FFH-Reporterin Sarah Disch. Auch die besondere Schwere der Schuld ist rechtskräftig. Das hat der Bundesgerichtshof Karlsruhe abschließend entschieden. Der 30-jährige Täter aus Waldsolms hatte Eileen im Internet kennengelernt und im Juli 2021 entführt, vergewaltigt und getötet. Die Leiche der 14-Jährigen hat er in einen See bei Echzell geworfen. Dort fand die Polizei sie nach einer großen Suchaktion. Sarah Disch, Gießen. Wieso war der mutmaßliche Solingen-Terrorist noch in Deutschland? Denn eigentlich sollte der Syrer 2023 abgeschoben werden. Die zuständige Ministerin in Nordrhein-Westfalen, Paul, hat jetzt erste Konsequenzen angekündigt. FFH-Reporter Ronny Thorau. Es habe im Fall Solingen Versäumnisse gegeben. Die Verfahren seien nicht mehr handlungsfähig. Und der Fall des Messerangreifers, dessen Abschiebung vorher gescheitert war, sei sicherlich einer, wie es ihn zu Hunderten in diesem Land gäbe, so Paul. Sie will nun neue Regeln. Zum Beispiel sollen Ausländerbehörden künftig direkten Zugriff auf die Anwesenheitslisten von Flüchtlingsunterkünften bekommen. Und schneller reagieren, wenn Abschiebeflüge platzen. Dann soll zum Beispiel direkt ein neuer Abschiebeflug gebucht werden. Trotz Nachtflugsverbots kann es rund um den Frankfurter Flughafen laut werden. Von Donnerstag bis Samstag soll dort nachts ein Messflugzeug unterwegs sein. Es soll Signale am Airport testen, sagt die deutsche Flugsicherung. Eigentlich gilt von 23 bis 5 Uhr ein Nachtflugverbot. Ein Mensch hat einen Notfall, spricht aber kein Deutsch. Da sollen Notfalldolmetscher helfen und die setzt der Vogelsbergkreis als erster Landkreis in Hessen jetzt ein und das ab September. FFH-Reporter Olaf Brinkmann, wie genau läuft das dann ab? Ja, die Leitstelle schaltet den passenden Dolmetscher direkt ins Telefonat dazu und er oder sie übersetzt dann die Fragen und die Antworten und steht auch den Rettungskräften vor Ort zur Verfügung, entweder auch telefonisch oder per Video. Rund 15 Dolmetscher haben sie, von Arabisch über Türkisch bis Ukrainisch. Und das sind Dolmetscher, die schon lange für den Kreis arbeiten, aber eben bei Alltagssachen. Die sind jetzt nochmal speziell für solche Notfalleinsätze geschult und vorbereitet worden. Olaf Brinkmann, Lauterbach. Das FFH-Wetter. Heute Abend ist es trocken, in der Nacht vielleicht hier und da ein bisschen feucht durch Nebel und es wird frisch, morgen wieder heiß, da kriegen wir höchstens 32 Grad und ganz viel Sonne. Mir liegen gerade keine Meldungen über Verkehrsstörungen vor, habt eine gute Fahrt.